Am 15. November ist es wieder soweit. An der Uni Kiel steht die 17. Night of the Profs an. Das traditionsreiche Event voller interessanter und spektakulärer Vorträge geht auch in diesem Jahr im Dreieck zwischen Audimax, Kap 3 und Olshausenstraße 40 über die Bühne. Oder besser, den Hörsaal. Das Ganze ist zusätzlich als großer Contest konzipiert, bei dem alle Besuchenden am Ende den besten Vortrag küren können. Janine Assmann aus der Pressestelle der CAU plant die Veranstaltung mit dem AStA und der Fachschaftsvertretungskonferenz und kann uns mehr zum Ablauf erzählen. Es wird so sein, dass wir um 18 Uhr den Eröffnungsvortrag haben durch Felix Eckel. Der ist der Prof of the Night aus dem letzten Jahr, also der Preisträger aus dem letzten Jahr. Und dann geht es im Anschluss ab 19 Uhr immer zur vollen Stunde weiter mit Vorträgen. Insgesamt haben wir 35 Programmpunkte. Absoluter Wahnsinn. Wir haben aus den verschiedensten Fachbereichen Vorträge dabei, also sei es aus der Psychologie, aus der Medizin, Sozialwissenschaften, Philosophen, also es ist wirklich eine große, große Bandbreite dabei. Der Höhepunkt der Veranstaltung ist aber wie in jedem Jahr die Chemievorlesung im Friedrich-Paulsen-Hörsaal um Mitternacht. Da man an dem Abend schon auch 6 bis 7 Stunden auf dem Campus unterwegs sein kann, wird für Essen und Getränke gesorgt. Das Motto der kommenden Night of the Profs lautet übrigens Extreme. Das verspricht natürlich einige spektakuläre Facts und Experimente. Wenn man Janine Assmann nach einem Highlight fragt, dann hat sie darauf eine klare Antwort. Also, ich werde ja selber vor Ort sein und arbeiten. Wäre ich Gast, dann würde ich mir den Vortrag Schleimpilze und andere Einzeller extreme Anpassungsfähigkeit ohne Nervensystem aussuchen, weil ich das tierisch interessant finde, muss aber auch ganz ehrlich sagen, sich da vorab jetzt so einen ganz strikten Plan zu machen, wo man unbedingt hin muss, wäre jetzt nicht meins, weil jeder hat auch einen anderen Geschmack. Deswegen fällt es mir auch schwer, da wirklich zu sagen, das empfehle ich. Jeder soll danach gehen, was liegt ihm wo oder womit hat er noch gar keine Berührungspunkte gehabt und sagt, cool, da kann ich mal in eine neue Welt eintauchen und meinen Horizont erweitern. Der Aufruf lautet also, besucht verschiedenste Vorträge, lasst euch begeistern von den unterschiedlichen Themen, bevor ihr euch dann bei der Abstimmung zum Prof of the Night 2024 beteiligen könnt. Dafür werden QR-Codes in den Gebäuden ausgehängt, über die ihr direkt zum Abstimmungstool gelangt. Dieser Aufruf gilt übrigens nicht nur für Studierende. Ich denke, was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass die Veranstaltung wirklich der ganzen Stadt geöffnet wird, dem ganzen Land. Es kann jeder vorbeikommen. Man muss nicht studieren, um dabei sein zu können. Gerne Freunde, Nachbarn, Cousins, Cousinen, Tanten und Onkel mitbringen, alle dabei. Und dann werden es vielleicht ja noch mehr Besuchende als im vergangenen Jahr, wo insgesamt 3.500 Menschen mit dabei waren. Um 18 Uhr geht's am Freitag, den 15. November, los. Ich freue mich mega und ich freue mich mega, wenn ihr alle vorbeikommt und euch mit mir freut. Man darf sogar das Bierchen auch mit in den Hörsaal nehmen, ne? Das gibt's ja auch nicht alle Tage.